Wann kommt er da, wo mein Mund dich wieder küsst? Laufen, verwenden, dort ist er mein Mann, dass man erst nicht jemand vergisst. Wie der Seemann seinem Schiff vertraut, so vertraut er seiner Seemannsfrau. Wann verwenden, dort ist er mein Mann, bleibt er immer treu, will Hawaii. Wann kommt er da, wo mein Mund sich wieder küsst? Laufen, verwenden, dort ist er einfach. Dann verlässt sich niemals vergisst. Wie der Seemann seine Schiff vertraut, wann kämpfen, reden, dort ist er einfach.